Klassiker der Synthesizer-Musik. Oft wurden sie von Produzenten, ausgebildeten Musikern und Toningenieuren geschaffen, die das Tonstudio als ihr Instrument betrachteten. The Art of Noise war ein Kollektiv, auf die genau das zutraf. In ihrem Londoner Studio wurde alles ausprobiert, was die Technik im Jahre 1985 so hergab. So entstand einer der Instrumentals, die heute noch gerne aufgegriffen werden. Ein Sound, eine Melodie, ein Klassiker. The Art of Noise mit Moments in Love.